Blühen. Aus Die frühen Kränze von Stefan Zweig. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Blühen. Die Mädchen in den ersten Tagen des Frühlings sind so wunderbar. Noch wissen sie es nicht zu sagen und fühlen doch, wie Kronen tragen die Blüten hoch in ihrem Haar. Des Windes leisen Violinen wandern sie nach im Lenzgebet, und eine Sehnsucht ist in ihnen, die ihre blassen Träumerminen mit vielen Feuern überweht. Und aller Dinge dumpfes Streben gewinnt in ihnen seinen Sinn. Der jungen Erde Rausch und Beben, sie tragen es mit ihrem Leben schon träumend in den Frühling hin. Ende von Blühen, aufgenommen von Sonja.